70 Jahre nur Scheiße immer, 70 Jahre nicht jeden Tag, 70 Jahre im Ort und im Kind, und trotzdem wird da immer wieder die Welt, hey! Stopp, Strauß! Schmeiß den Nazi raus! Schlimm ist, die denken alle so wie er, es hat voll Stroh oder es ist wer. Nach 40 Jahren sind wir wieder so weit, es gibt keine Entschuldigung für so viel Blödheit! Stopp, Strauß! Schmeiß den Nazi raus! Hitler ist eine volle Ehre gemacht, schade für dich, er ist nicht mehr in der Macht. Aber Reck macht sich auch nicht schlecht, du als Reichskanzler wärst ihm recht heil. Stopp, Strauß! Schmeiß den Nazi raus! Du bist ein fettes Nazi-Schwein, Franz Josef Strauß, und knallst du dich mal selber ab, geb ich mir einen aus, halt! Stopp, Strauß! Schmeiß den Nazi raus!